Frankfurt, hier wächst Haschisch auf den Bäumen. Hier gibt's Kokain schon morgens früh um neun. Hier ist die Stadt deiner wildesten Träume. Hier regiert das Geld in jedem Gebäude. Hier ist jeder Zweite ein verdammter Gauner. Hier bist du beraubt und fällt schnell in Trauma. Hier träumt jeder vom Mercedes-Benz. Hier gibt's Gangbang, bis die Nille brennt. Hier schreibt Hip-Hop die wahre Geschichte. Von hier kommen Styles, die Deutschland vernichten. Hier ist Frankfurt Nord, die Babylon. Hier ist meine Straße, Junge, es gibt kein Entkommen. Es gibt nichts, was wir nicht durchziehen. Ich muss Aggressionen dämpfen und stehe unter Adrenalin. Dieses Leben ist wie ein Würfelspiel. Jede fiktiert den Homie hier, so ist der Deal. Denn nur Bares lacht und ich muss groß denken, Homie. Ich bin betäubt, um klar zu denken, Homie. Wenn wir nix drehen, dann dreht sich nichts. Ich mach Geldtreue und spuck der Welt ins Gesicht. Wir sprechen eine Sprache, die keiner außer uns versteht. Wir sind besoffen, stoned und abgedreht. Hier ist, ich fick alles ins Knie, Mentalität. Ein Asphaltkrieger spiegelt die scheiß Realität. Ist die Stadt, aus der die Härtner kommen, wo sie dieses Frankfurt, Frankfurt. Keine Schwester, nur Macher, kennst du nicht die drei Affen? Das ist Frankfurt, Frankfurt. Pass gut auf, was du sagst und sieh zu, was du machst in Frankfurt, Frankfurt. Denn hier gibt's kein Geschäft, sondern direkt au Mast. Du kennst doch Frankfurt, echt Frankfurt. Yeah. Alles dreht sich hier um Geld, hier ist der Teufel los. Vertraue niemandem, so wurde ich mit Freunden groß. So viele Schlangen und das Böse ist hier überall. Hier musst du Glück haben, um nicht mit 20 schon durchzuknallen. Hier sind die Menschen kalt und keiner reicht dir seine Hand. Ich suchte Liebe, doch Hass ist was ich stattdessen fand. Träume zerplatzen schnell und viele wollen dich unten sehen. Die Stadt der Kaputten, weil viele keine Zukunft sehen. Das ist Frankfurt, Homie, pass auf, wenn es dunkel wird. Das ist die Stadt, die auch tagsüber dunkel wirkt. Ich schreie heraus, was viele denken und es nimmt kein Ende. Jeder Stadtteil ist der Killer und ich es repräsente. Das ist Frankfurt, criminal minded. Hier guckst du schief und du fängst einen Highkick. Hier ist die Stadt, in der dein Leben ein paar Worte wert ist. Hier kriegst du einen Spruch, du wirst erstochen, fertig. Hier ist Frankfurt, Vorhof der Hölle. Hier zählt nur, wie mach ich Geld auf die Schnelle. Hier ist asozial, du Bastard, hier wird viel geflucht. Glaub mir, du bist hier am falschen Ort, wenn du Liebe suchst. Das ist Hassfurt, was wollt ihr Ficker kommen? Yeah, wenn ich Stress such, Boss haut euch Ficker um. Yeah, das ist FFM in deine Fresse, Junge. Frankfurt, Pitbull, glaub mir, hier ist Hedgen, Junge. Stadt, aus der die Härtner kommen, wo sie dieses Frankfurt, Frankfurt. Keine Schwätzer, nur Macher, kennst du nicht die drei Affen? Das ist Frankfurt, Frankfurt. Pass gut auf, was du sagst und sieh zu, was du machst in Frankfurt, Frankfurt. Denn hier gibt's kein Geschwätz, sondern direkt en masse. Du kennst doch Frankfurt, echt Frankfurt. Die Stadt, aus der die Härtner kommen, wo sie dieses Frankfurt, Frankfurt. Keine Schwätzer, nur Macher, kennst du nicht die drei Affen? Das ist Frankfurt, Frankfurt. Pass gut auf, was du sagst und sieh zu, was du machst in Frankfurt, Frankfurt. Denn hier gibt's kein Geschwätz, sondern direkt en masse. Du kennst doch Frankfurt, echt Frankfurt.